Ach ja, aus Katerpoesie von Paul Scheerbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ach ja, ach ja, jetzt weiß ich's ganz genau, von Max und Moritz kam ich her. Die lagen in einem Sirupmeer und waren blöde wie der große Stier. Es kam ein Strahl durch das Revier und hüpfte mit uns drein, das sollte uns bald entzweien. Nach jenem Trubel durft ich endlich so selig ruhen auf dem Zuckersterne, der mir aus allen seinen Kratern ein glückliches Vergessen dampfte. Ende von Abschnitt 38.